Ja, ich habe natürlich auch mit Bedauern festgestellt, dass das Komitee nicht unserem Vorschlag gefolgt ist, zu vertagen, um sich dann am Endzustand der Brücke davon überzeugen, dass dieses Bauwerk nicht irreversible Schäden hinterlässt und dass der Welterbetitel und die Brücke vereinbar ist. Haben Sie allen Ernstes damit gerechnet, dass die UNESCO-Kommission, nachdem Sie ja schon mehrere Jahre Zeit bekommen haben, auf die Vorwürfe der UNESCO-Kommission einzugehen, sich jetzt noch einmal so lange vertagt, bis die Stadt Dresden vollendete Tatsachen geschaffen hat? Naja, es haben sich ja doch ein paar Umstände verändert in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt ein Gerichtsurteil zum Thema Tunnel. Und wie Sie wissen, ist ja in Quebec voriges Jahr der Beschluss ungefähr so formuliert gewesen, dass ein Baustopp veranlasst werden möge, um eine Tunnelalternative zu prüfen. Mit dem jetzt bekannten Urteil sieht das Geschehen etwas anders aus, denn dieses Gericht hat durch Gutachter überprüfen lassen und festgestellt, dass der Tunnel keine Alternative wäre. Und das war auch aus meiner Sicht und vieler Dresdnerinnen und Dresdner eine neue, in Anführungsstrichen, Gefechtsgrundlage. Und deswegen haben wir schon gedacht, dass möglicherweise eine solche Vertagung der Entscheidung möglich ist. Frau Auris, Sie haben schon hingewiesen auf die Möglichkeit, dass sich Dresden auch neu um eine Aufnahme in die Weltkulturerbeliste bewerben könnte. Das könnte ja nur irgendeine Aussicht auf Erfolg haben, wenn der derzeitige Konflikt um die Waldschlösschenbrücke ausgeräumt ist. Wie wollen Sie das erreichen? Ja, also ich glaube, wir sollten nicht zwei Dinge miteinander vermischen. Das eine ist das Thema Waldschlösschenbrücke. Daran hat sich ja auch nichts im weiteren Verfahren geändert. Und das andere ist natürlich die heute von mir auch erlebte Situation. Sie werden es ja auch schon gehört haben, dass es erstmalig zu einer stundenlangen Debatte gekommen ist. Das heißt, die Komiteemitglieder haben es sich in der Tat nicht einfach gemacht, der Stadt Dresden den Welterbetitel abzuerkennen. Und man hat auch in den vielen Debatten immer wieder deutlich gemacht, dass man es sehr bedauert, so sich verhalten zu müssen. Aber für mich war das Verständnis da, dass man der Stadt Dresden schon einen Welterbetitel zutraut. Und deswegen hat man am Ende der Beschlusslage eine Formulierung gefunden, die auch eine Zweidrittelmehrheit gefunden hat, wo man deutlich macht, man könne sich einen neuerlichen Antrag sehr gut vorstellen, möglicherweise unter neuen Kriterien und auch möglicherweise ein neues Areal. Dresden besteht ja nicht nur aus der jetzt für das Welterbe prädestinierten Landschaft 20 Kilometer Elbauf- und Elbabwärts, sondern es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das Signal gewesen, dass man da nochmal schaut und dass man sich frühzeitig dazu verständigt, so dass von der Mehrheit der Bürgerschaft bzw. des Stadtrates gewollt ist. Welche Konsequenzen diese Aberkennung jetzt hat, zum Beispiel für die Touristen, die in Zukunft möglicherweise nicht mehr nach Dresden kommen in der Zahl wie bisher, das kann man jetzt noch nicht absehen. Was man aber absehen kann, ist, dass Dresden finanzielle Mittel verlieren wird, die nach Dresden geflossen wären, unter der Voraussetzung, dass der Welterbetitel erhalten bleibt. Dresden wird mehrere Millionen Euro dadurch verlieren. Welche Konsequenzen wird das haben für Kulturstätten in Dresden? Ja, ob das in der Tat so sein wird, das würde ich auch gerne erst noch mal abwarten wollen, weil ich glaube, dass der zuständige Minister, Bundesminister für Aufbau Ost, da ein bisschen voreilig agiert hat. Er wusste ja zu der Zeit, zu denen er die Fördermittel abgelehnt hat, eigentlich noch gar nicht, ob der Titel wirklich verloren geht. Also das ist eine Sache, die sicherlich nicht ganz einfach zu interpretieren ist. Das werden wir sehen. Darüber hinaus hat die Bürgerschaft in Dresden in den letzten Jahren sehr deutlich gemacht, dass sie in der Lage, willens und imstande ist, diese Landschaft auch zu pflegen, sowohl mit eigenen Mitteln, aber darüber hinaus natürlich auch mit unterschiedlichen Förderprogrammen. Daran wird sich nichts ändern. Die Dresdner sind stolz auf ihre Stadt und sie werden auch weiterhin alles tun, um diese Stadt zu erhalten, um vor allen Dingen den historischen Kern weiter zu pflegen und sorgsam damit umzugehen. Und das wird auch eine der wichtigsten Aufgaben meiner Person sein als Vertreterin der Stadt. Und von daher ist mir da gar nicht bang, dass es da irgendwelche Probleme geben könnte. Die Stadt Dresden hat heute den Welterbetitel für das Elbtal verloren. Darüber habe ich mit der Oberbürgermeisterin von Dresden, mit Helma Orros, gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen.